Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Als Alternative für Deutschland brauchen wir keine ideologischen Wegweiser. Wir brauchen nur unseren gesunden Menschenverstand und es ist weder rechts noch links. Das ist Bernd Lucke, vor ziemlich genau 6 Jahren auf dem Gründungsparteitag der AfD. Der Wirtschaftsprofessor war einer der Gründer, er war eines der frühen Gesichter, bis die Partei sich dann eben doch entschieden hat, nämlich eindeutig in Richtung rechts. Und mit dieser Entscheidung hat sie ihren Parteichef damals auch aus dem Amt gejagt. Heute beschreibt er in einem neuen Buch, wie das alles passieren konnte. Ramona Westhof war bei der Vorstellung dabei. Eine Kampfansage an die AfD soll es sein, das Buch des ehemaligen AfD-Vorsitzenden Bernd Lucke. Denn er will die Euroskeptiker in der AfD ansprechen und der Partei so einen Verlust an Wählerstimmen bescheren, wie er bei seiner Buchvorstellung in Berlin sagte. Lucke, der die AfD 2013 gegründet hat und ihr erster Vorsitzender war, sitzt mittlerweile im Europaparlament für seine neue Partei, die Liberal-Konservativen Reformer, kurz LKR. Er ist der einzige Abgeordnete der LKR in Brüssel und Spitzenkandidat für die kommende Europawahl. In der EU gäbe es viel zu kritisieren, sagt Lucke. Die Kritik müsse aber konstruktiv sein. Das gelinge der AfD nicht. Ich persönlich bin trotz ihrer Mängel ein Befürworter der Europäischen Union. Und deshalb halte ich es eben für wichtig, dass Kritik an der Europäischen Union immer gleichzeitig auch lösungsorientiert ist. Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und ein brünstig vorgetragener Patriotismus bieten aber keine Lösungen. Sein Buch hat er Systemausfall genannt. Den sieht er auch bei der Europäischen Union. Lucke spricht von großen Krisen der EU, die seiner Meinung nach nicht nur vorhersehbar waren, sondern die man auch hätte verhindern können. Alles das, was wir an Verwerfungen gehabt haben im Bereich der Euro-Krise, im Bereich der Asylkrise, im Bereich der Dieselkrise, auch bei der Rechtsstaatsfrage, auch beim Brexit, war das Resultat von schlechter Gesetzgebung, von mangelhafter Befolgung und Anwendung von EU-Gesetzen und dann oft auch noch von schweren politischen Fehlern, als die Krise sich aufzubauen begann. Es müsse eine EU der Einladung geben. Darunter versteht Lucke weniger Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten. Es solle zum Beispiel einfacher werden, die Währungsunion zu verlassen. Einigen Staaten habe der Euro wirtschaftlich geschadet. Auch Umweltschutzmaßnahmen wie die Verringerung des CO2-Ausstoßes könnten wirtschaftliche Nachteile bedeuten und müssten darum freiwillig sein. 2013 hatte Lucke die AfD gemeinsam mit anderen Euro-Kritikern gegründet. 2015 trat er nach internen Streitereien aus der Partei aus. Es ging vor allem um die Frage, wie weit nach rechts sich die AfD bewegen soll. Die Buchvorstellung in Berlin ist vor allem eine Abrechnung mit alten Weggefährten. Für seine ehemaligen Mitstreiter findet Lucke deutliche Worte. Die inzwischen ebenfalls ausgetretene Frauke Petri etwa vergleicht er mit einer Schlange, wirft ihr Verrat vor und macht sie mitverantwortlich am steigenden Einfluss des rechten Flügels in der Partei. Die Zahl der Verbitterten und Verschwörungstheoretiker in der AfD sei in den letzten Jahren gewachsen. Grund dafür sei unter anderem der neurechte Verleger Götz Kubitschek, den Lucke in seinem Buch plakativ den Voldemort der AfD nennt, ihn also mit dem bösen Zauberer aus den Harry-Potter-Büchern vergleicht. Es gäbe viele AfD-Funktionäre, die Werkzeuge Kubitscheks seien, wie der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Das habe sich im Zusammenhang mit der vorübergehenden AfD-Mitgliedschaft Kubitscheks 2015 bemerkbar gemacht. Da habe ich seine Schriften gelesen, bekam einen Schreck, dass dieser Mann aufgenommen worden ist. Der Bundesvorstand hat die Aufnahme widerrufen. Und dann stellte ich anhand der Proteste, die es überall in den Landesverbänden gegen die Entscheidung des Bundesvorstands gab, fest, wie tief dieses Krebsgeschwür seines Denkens bereits in die AfD hineingedrungen war. Aus diesen Erfahrungen speist sich meine Einschätzung, dass Kubitschek dieser Voldemort der AfD ist. Für seine neue Partei, die LKR, wünscht sich Lucke nach der Europawahl ein paar mehr Plätze im EU-Parlament. Er spricht von 3 bis 5 Plätzen. Über die Möglichkeit, dass das nicht klappt und auch er als Spitzenkandidat seinen Sitz verlieren könnte, scheint sich Lucke allerdings schon Gedanken gemacht zu haben. Ich habe eigentlich ein sehr schönes Leben als Universitätsprofessor an der Universität Hamburg, wenn ich nicht mehr ins Europaparlament gewählt werde. Also es ist nicht so, dass der Job des Europaparlamentariers nun vergnügungssteuerpflichtig wäre.